Sonntag da ist eine nächste gebaut. Schau, schau, schau, ja, schau. Dort hat der Dom auf ein Pärchen getraut. Glücklich die beiden sind, sie fliegen hin und her, sie fliegen hin und her. Ach Mutter, wär ich ein Schwalbenkind, wie schön das wär, das wär. Mutter, wär ich ein Schwalbenkind, wie schön das wär.